Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana. En Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Las letzte Nacht, komm schmeiß dich unter Leute. Doch lass dein aufgelöstes Lachen stehen. Vor meinen Augen noch so, als wär's heute. Autos fließen, Sonne scheint, Welt ist schön. Das Schönste für mich ist schlafen. Oder bist du's? Du und danach immer den Blues. Und dann ist Donnerstag. Und wieder mal nix los. Und du kommst an und ich bin wie immer für dich da. Und du bist schamlos. Alle Hörerinnen und Hörer sind mittlerweile aufgewacht. Das Schönste für uns ist schlafen, aber nicht immer und nicht nur. Besonders an diesem wunderschönen Samstagmorgen hoffe ich, dass das Radio hören die zweitschönste Sache ist, zusammen mit dem Frühstück. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Niemandsland, 91.4 FM bei Radio Contrabanda. immer den Blues. Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Mich tausendmal zerrissen, ich wollte es einfach wissen. Gestürzt und aufgestanden, ich fühle mich komplett leer. Und jetzt ist alles anders. Un extraño paisaje de una oscura civilización se hunde tras el horizonte. Desde aquí, desde la tierra de nadie, puedo ver con claridad de dónde venimos. Venimos de un mundo al revés, donde los encargados del orden organizan el caos, donde los criminales meten a los inocentes en la cárcel y los incultos ocupan la Academia de Ciencias y Cultura, donde los médicos envenenan a los pacientes y los egoístas vigilan el bien común, donde las máquinas son inteligentes y sus constructores tontos. Los educadores corrompen a los alumnos, los informadores desinforman, Los arquitectos mandan construir ruinas. Los pacificadores organizan las guerras. Los mentirosos gozan del prestigio de la verdad, donde a los retrasados mentales se nombra líderes espirituales, donde los guías se dedican a desorientar, donde los bancos calculan 4 más 4 son 7,1 y los asesinos organizan la ayuda humanitaria, donde los gobernantes desgobiernan y los que odian hablan en nombre del amor, y los que trabajan empobrecen y los zánganos enriquecen. Visto desde aquí, veo con claridad el país invisible, donde el presente destroza el futuro. Hätten die Nazis damals den Krieg gewonnen, dann hätte WikiLeaks vielleicht heute die geheimen Auschwitz-Protokolle veröffentlicht. Es ist die größte Enthüllung der US-Militärgeschichte. Die Plattform WikiLeaks hat 391.832 geheime Feldberichte zum Irakkrieg veröffentlicht. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat sie in seiner Internetausgabe analysiert und sie werfen ein ganz neues Licht auf den Konflikt und belegen auf einzigartige Weise, wie hilflos die hochgerüstete Supermacht USA jahrelang war, wie grausam und menschenverachtend sie vorging und vorgeht. Erst zehntausende Dokumente zum Afghanistan-Konflikt, nun hunderttausende zum Irak-Krieg. Die Internetplattform WikiLeaks hat in der Nacht zu Samstag erneut eine riesige Sammlung interner Protokolle des US-Militärs veröffentlicht. Es handelt sich, wie gerade gesagt, um 391.832 Feldberichte von US-Soldaten aus einer Datenbank des Pentagon. Insgesamt ergeben sie eine Art Logbuch des Irakkriegs aus den Jahren 2004 bis Ende 2009. Wie schon bei den geheimen Afghanistan-Protokollen wurden sie drei sogenannten seriösen Nachrichtenmagazinen zugespielt, dem Spiegel, dem Londoner Guardian und der New York Times. Aber auch andere Medien haben die Dokumente inzwischen ausgewertet und analysiert. Wie bei den rund 77.000 Afghanistan-Protokollen, die im Juli auf WikiLeaks veröffentlicht wurden, hat der Spiegel alles dafür getan, dass Menschenleben nicht gefährdet werden, die Namen potenzieller Racheopfer entfernt und sensible Orte unkenntlich gemacht. Die Gefährdung von Informanten und Soldaten im Irak ist die Hauptsorge der US-Regierung, die deshalb gegen WikiLeaks vorgehen will. Man missbillige, dass WikiLeaks Personen zu illegaler Weitergabe von Geheimdokumenten gebracht habe. Das teilte scheinheilig die US-Regierung dem Spiegel mit. Der komplette Wortlaut, den kann man auch nachlesen, den werden wir aber jetzt hier nicht vorlesen. Diese Informationen würden nun leichtfertig mit der ganzen Welt geteilt, einschließlich unseren Feinden. WikiLeaks gefährde so das Leben von Soldaten, heißt es, Alliierten und Irakern. Außerdem handele es sich nur um die ersten noch unbearbeiteten Beobachtungen von Einheiten an der Front. Um Momentaufnahmen, mal tragisch und mal belanglos. Vieles davon sei aus den Medien ohnehin bekannt. Wie gesagt, der Spiegel gibt bekannt, dass er sich dennoch zur Veröffentlichung entschieden habe, denn die Dokumente eröffneten durchaus eine neue Dimension dieses Konflikts. Es ist alles noch viel schlimmer, als wir immer schon geahnt und gewusst haben. Das ist die neue Dimension. Die kurzen, nüchternen Protokolle bieten eine ungewohnte Perspektive auf einen Krieg, der länger gedauert hat als der Zweite Weltkrieg. Sie zeigen den Alltag des Konflikts, wie US-Soldaten ihn erlebt haben. Darüber hinaus lässt sich aber aus den abertausenden Bedrohungsanalysen, so heißt das offiziell, Angriffsberichten und Verhaftungsprotokollen auch sehr genau rekonstruieren, wie sich der islamische Bruderkampf zwischen Schiiten und Sunniten entfaltet hat, wie sich die Gesellschaft brutalisierte, wie Entführungen, Hinrichtungen und Folter von Gefangenen Routine wurden. Auch Aktivisten aus den Nachbarstaaten Syrien, Iran und Jordanien mischten sich den Dokumenten zufolge in diesen Krieg ein. Man kann im Internet mittlerweile in der kompletten Datenbank der WikiLeaks-Dokumente blättern und hineinsehen. Das ist wirklich sehr interessant. Der Spiegel hat also, wie gesagt, die ganze Datenbank auf eine Internetseite gesetzt und man kann draufklicken und kann sich die Protokolle wirklich im Einzelnen ansehen. Da sieht man Luftbildaufnahmen, Folterbilder. Es ist wirklich erschreckend. Die Dokumente unterliegen maximal der Geheimhaltungsstufe Secret, nicht aber Top Secret, streng geheim, sodass sich über aufsehenerregende Ereignisse wie den Folterskandal von Abu Ghraib keine substanziellen Informationen finden. Außerdem haben sie Schwächen, sie sind einseitig und subjektiv, kaum verifizierbar und vielfach auf dem Schlachtfeld entstanden, sodass sie schnell Fehler einschleichen können. Dazu gibt es eine besondere Betrachtung zur Akkuratheit der Protokolle. Aber in der Summe, so der Spiegel, zeigen sie ein genaues Abbild eines sogenannten asymmetrischen Krieges. Eine hochgerüstete Armee steht auf dem Schlachtfeld zusehends hilflos einzelnen Kampfzellen gegenüber, die so brutal wie trickreich agieren. Das Material zeigt, wie allgegenwärtige Angst die Soldaten der letzten verbliebenen Supermacht der Welt lähmt. Geht gleich die nächste Sprengfalle hoch, an der Straßenecke, am Wegesrand, am Körper eines Aufständischen. Die Protokolle beginnen am 1. Januar 2004, an dem zwischen Kirkuk im Norden des Landes und Basra im Süden die Explosionen von 7 Sprengsätzen gemeldet werden und enden am 31. Dezember 2009 mit 3 Anschlägen. Bombenexplosion, Beschuss durch Feinde, Waffenfunde. Wie die Afghanistan-Memos pressen auch die Irak-Protokolle den Krieg in ein grobes Raster aus militärischen Begriffen. Allerdings, und das ist ein Unterschied zu den Afghanistan-Dokumenten, beschreiben die Irak-Protokolle einen Krieg, der offiziell für gewonnen erklärt worden war. Der damalige US-Präsident und Oberbefehlshaber George W. Bush sagte am 1. Mai 2003 auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln, Zitat, die Kampfhandlungen im Irak sind beendet. Die Feldberichte der Soldaten machen klar, dass diese Behauptung noch auf Jahre hinaus unzutreffend war. Da berichten Soldaten zuweilen in sehr zurückhaltendem Ton über die Einsätze ihrer Kameraden, die verdächtige Aufständische jagen, über Hinterhalte, in die Patrouillen geraten, über das Ausheben von Waffen verstecken. Kriegsalltag. Oft ist das Grauen hinter militärischen Abkürzungen versteckt. Die Zahlen- und Buchstabenfolge 13 AIFKIA steht dann für 13 getötete Gegner. 13 Anti-Iraq Forces Killed in Action, so heißt das offiziell. Etwa am 12. Juli 2007, als US-Kampfhubschrauber in der weltweit als Colorado Murder bekannt gewordenen Aktion in Wahrheit auf unschuldige Iraker am Boden feuerten. Dass bei jenem Einsatz etwas schiefgelaufen sein muss, wird in dem Geheimdokument durch den Hinweis deutlich, dass es auch 2 LN Children WIA gab, in Langform 2, Local National Children Wounded in Action. Soll heißen, es wurden 2 irakische Kinder verletzt. In anderen Berichten finden dagegen die ganzen Schrecken des Krieges ihren Ausdruck. In der Bevölkerung wachsen ab 2004 die Spannungen, es kommt zu Gräueltaten. Im Juni 2005 zum Beispiel wird der Tod von 6 Familienmitgliedern nahe Bakuba dokumentiert. Ein typischer Vorfall jener Zeit. Die Mörder hatten den Opfern die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Dann exekutieren sie und schnitten ihnen die Köpfe ab. Dann legten sie diese neben den Leichen auf den Boden. Der Großvater musste genauso sterben wie sein 9-jähriger Enkel. An anderer Stelle berichten US-Soldaten, ein Kommandeur der schiitischen Mahdi-Milizen habe seine Ehefrau umgebracht. Begründung, sie habe ihn bei einer extralegalen Tötung beobachtet, also einem Mord, und ihn dabei mit dem Mobiltelefon gefilmt. Die Dokumente belegen hunderttausendfach, was im schlimmsten Fall mit einer Gesellschaft im Krieg passiert, wie sie sich allmählich selbst zu zerstören droht und an den Rand des Zusammenbruchs kommt. Ein offener Bruderkrieg zwischen den Bevölkerungsgruppen wurde im Irak in jenen Jahren nur knapp verhindert. Inzwischen hat Bush-Nachfolger Barack Obama die Kampfhandlungen offiziell ein zweites Mal für beendet erklärt. Am 1. September dieses Jahres hat die Hilfs- und Ausbildungsmission Neue Morgenröte die Operation Irakische Freiheit abgelöst, so heißt das offiziell. Doch außer dem überaus optimistischen Namen des Einsatzes gab es keine Spuren eines Triumphs. Kein Flugzeugträger wurde vom Bug zum Heck mit Flaggen geschmückt, keine jubelnden Heimkehrer durften bislang den Broadway hochmarschieren. Obama, von Anfang an ein Gegner dieses seiner Meinung nach dummen Kriegs, verwies in seiner Rede aus dem Oval Office nicht nur auf die Opfer, sondern auch auf die materiellen Kosten dieses Krieges. Über 1 Billion Dollar, die wir uns oft genug im Ausland holen mussten. Vom selben Ort aus, an dem sein Vorgänger den brutalen Beginn dieses Krieges verkündete, erklärte er dessen Ende, als wäre eine ganz andere, weitaus demütigere Nation aus diesem Krieg hervorgegangen. 3.884 US-Soldaten sind nach offiziellen Angaben von 2004 bis 2009 im Irak gefallen. Dazu 224 Soldaten verbündeter Nationen, weit mehr als 8.000 irakische Sicherheitskräfte, wobei für das Jahr 2004 einigermaßen verlässliche Zahlen fehlen. Und nach unabhängigen Zählungen 92.003 irakische Zivilisten, deren Tod in mindestens einer Quelle dokumentiert ist. 104.111 Tote sind das insgesamt. Das kommt jener Zahl nahe, die in den nun bekannt gewordenen Dokumenten genannt wird. 109.032. Andere sprechen von 1 Million. Es ist damit ein nicht ganz so verheerender Krieg wie etwa jener in Vietnam mit seinen 3 Millionen Toten. So heißt es offiziell. Aber es ist einer, der sich nicht weniger verheerend auf das Ansehen der USA ausgewirkt hat. Ein Monat vor Beginn der Invasion hatte Bush geprahlt, der Sturz des Diktators Saddam Hussein werde ein dramatisches und inspirierendes Beispiel für die Freiheit anderer Nationen in dieser Region abgeben. Nach 7 Kriegsjahren dann zog eine demoralisierte US-Armee vom Schlachtfeld, die an die hehren Ziele des Feldzugs längst nicht mehr geglaubt hatte. Die Dokumente spiegeln das wider. Von Demokratie ist in den knapp 400.000 Dokumenten genau 8-mal die Rede. Von den sogenannten improvisierten Sprengsätzen der Aufständischen, die die US-Soldaten zu fürchten gelernt hatten, 146.895 Mal. Es begann am 20. März 2003. Bomben fielen auf Bagdad. Innerhalb weniger Wochen kämpften sich US- und britische Soldaten bis in die irakische Hauptstadt vor, stürzten Saddam Husseins Regime und feierten am 1. Mai 2003 den Sieg. Doch der Krieg war nicht vorbei. Anschläge auf die alliierten Truppen, Schießereien auf den Straßen. Der Irak drohte für die USA bald zum zweiten Vietnam zu werden. Durch die Internetplattform WikiLeaks werden nun hunderttausende Dokumente bekannt, die ein genaues Bild dieser Zeit zeichnen. Interne Protokolle, geheime Mitteilungen der Soldaten. Es gibt wahrscheinlich in der Kriegsgeschichtsschreibung wenige Konflikte, die so minutiös dokumentiert sind, wie der Irakkrieg in diesen Dokumenten zwischen dem 1. Januar 2004 und Ende 2009. Mehr als 390.000 Aufzeichnungen zeigen die Ohnmacht der Supermacht im Irak. Die Auflistung von Attentaten, explodierenden Autobomben und Gewaltakten liest sich wie eine Chronik des Schreckens im nüchternen Militärjargon. Also Nummer 13 beispielsweise heißt hier Friendly WIA, also Friendly Wounded in Action, Kräfte, die im Einsatz verletzt wurden. Spiegel Online dokumentiert die geheimen Feldberichte auf einer Karte des Irak. Wie vielen feindlichen Kämpfern, Alliierten oder Zivilisten hat der Konflikt das Leben gekostet? Was geschah an welchem Tag? Lesen Sie nach, wie der Irakkrieg ablief, aus der Sicht der Soldaten, die ihn führten. Es ist eine andere Perspektive. Es ist ein viel feineres Raster, das da drauf liegt. Und daraus erklärt sich die Besonderheit dieses Materials. Oh, my God. Der Irak, ein Land, in dem jeder jedermanns Mörder werden kann, schreibt der Spiegel. Wie schlimm die Lage noch vor kurzem wirklich war, zeigen Protokolle des US-Militärs so eindrücklich wie selten zuvor. Bomben in Babybetten, korrumpierte Politiker, Kinder als Kuriere des Terrors. Das Logbuch einer Nation am Rande des Kollaps. Man sieht hier ein Video. US-Soldaten haben im Januar 2005 die Eltern eines Kindes erschossen aus Versehen. Das Kind, etwa 3 Jahre alt, steht blutverschmiert auf dem Boden. Daneben ein US-Soldat mit einem Sturmgewehr und der Boden ist blutbefleckt. Auch die Schuhe des Soldaten sind mit Blut bespritzt. Mord und Folter, grausame Misshandlungen. In den Jahren 2004 bis 2009 versenkten die USA den Irak in eine Orgie der Gewalt. Sehr kuriose Details kommen ans Tageslicht. Gewalttäter konnten demnach mit Hilfe offizieller Stellen gegen die US-Truppen und gegen die Bagdader Regierung vorgehen. Politiker, Polizei und Armeeangehörige waren an Angriffen auf US-Truppen und Zivilisten beteiligt. Zuweilen lesen sich die Berichte, als hätten die US-Soldaten ihren Feind nicht mehr erkannt. Wer hat wen infiltriert? Welche Gruppe steckt hinter welchen Anschlägen? Man würde diese Leute natürlich hier Patrioten nennen, wenn eine arabische Armee zum Beispiel Spanien besetzt hätte, und dann gäbe es Kollaborateure und es gäbe Patrioten, die sich gegen diese Besatzungstruppen wehren würden. Hier liest sich das natürlich alles ein bisschen anders. Es liest sich wie ein, sagen wir mal, kalter, objektiver Bericht, den der Spiegel uns hier präsentiert und interpretiert. Die Regierung sah dem Treiben vor allem der schiitischen Mahdi-Milizen lange zu. Dazu kommt die Eskalation des Terrors durch sunnitische Aufständische, so heißt das offiziell. Sie sagen also, Terror meine natürlich den Kampf gegen Kollaborateure. Aber der Spiegel übernimmt auch hier ziemlich kritiklos die Sprache der US-Militärs, die eben alle als Terroristen bezeichnen, die sich gegen die blutige Folterbesatzung ihrer Truppen im Irak wehren. Sprengfallen wurden in Babybetten versteckt, so heißt es. Ausländer exekutiert als brutales Signal an den Westen. Brutales Signal. Leichen zur Abschreckung verstümmelt. Kinder als Bombenkuriere losgestickt. All dies ist in den Feldberichten der US-Truppen dokumentiert. Wer die Saboteure und die Militärs sind, wer die Mittäter sind, wie die Allianzen der Terrormilizen mit den Besatzern und anderen bewaffneten Organisationen funktionierten, wie die Privatarmeen vorgehen, wie schwer den US-Truppen der Kampf dagegen fiel, die zentralen Erkenntnisse aus den Geheimdokumenten, kann man nun wirklich im Einzelnen nachlesen. Auf der Spiegel-Seite im Internet von diesem Samstag gibt es eine ganz besondere Dokumentationsseite mit verschiedenen Themen. Eine Themenseite zu diesen WikiLeaks-Enthüllungen. Da gibt es ein Thema, das heißt die Macht, die Armee, die Milizionäre und ihre korrupten Helfer. Dann US-Truppen im Ausnahmezustand, die verwirrten Besatzer, so heißt das offiziell. Da klingt immer sehr viel Mitgefühl mit, die verwirrten Besatzer. Arme Bübchen, die irren da hilflos durch das von ihnen besetzte Land. Sie sind verwirrt. Schon, also wie gesagt, die Wortwahl ist schon sehr, sehr enthüllend und spricht schon Bände. Halbherzige Herrscher, wie die irakischen Politiker zu spät reagierten. Ein anderes Kapitel. Terror gegen Ausländer, Grausamkeit als Psychowaffe, so heißt es. Iraker gegen Iraker, Protokolle abertausender Gräueltaten und der Sprengfallenkrieg, Paradiesjungen und todbringende Heimwerker. Das sind einige der von WikiLeaks enthüllten Dokumente. die nun, wie gesagt, verschiedenen Presseorganen zugespielt wurden, darunter dem Spiegel, dem Guardian, der New York Times. Wir sehen dich, Mann, der versinkt. Wir hören dein Geschrei um Hilfe. Wir sehen dich, Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Du, der du untergehst, sieh uns, was sie uns, Bruder, bevor du untergehst. Wir bringen dir zu essen. Wir haben nicht vergessen, dass du noch draußen stehst, dass du noch draußen stehst. Sag nicht, es hilft nichts, denn jetzt wird es anders. Das Unrecht dieser Welt kann nicht bestehen. Wenn alle mit uns kommen und marschieren, uns kümmern sich um nichts und Hilfe nehmen. Und auf waren Tanks und Kanonen und Flugzeuge müssen her und Kriegsschiffe über das Meer. Um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern, um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern. Denn ihr armen Leute, ihr seid eine große Armee. Drum muss es sein doch heute, dass jeder von uns mal gesteht. Vorwärts, Barsch, richtet euch zum Sturm an das Gewehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Thank you. aber sicher nicht klein und scheiße. Stachel, aber nicht aus Holz, wird schließlich dann zum ganzen Stolz. Bitte jeder nur ein Kreuz, ich fang's auch mies. Ein bisschen bitter wird wirklich schwer, das Glas halb voll oder doch halb leer. Und wen interessiert das bitte sehr? Ich fand's auch schon. Wie die Geschichten sich zur Trauer bücken, die nach so großen Augen blicken, vom Bekommen und irgendwelchen Brücken. Ich fand's auch doof, meine Panzerschlacht im Sommerregen, sich selber viel zu wichtig nehmen, Tränengas im High-End leben. Ich fand's auch mies. Seelenauswürfe, Blutgerinnsel des 20. Jahrhunderts, Narben, gestörter Kreislauf der Schöpfungsfrühe, die historischen Religionen von 5 Jahrhunderten zertrümmert, die Wissenschaft, Risse im Parthenon, Planck ran mit seiner Quantentheorie zu Kepler und Kierkegaard neu getrübt zusammen. Aber Abende gab es, die gingen in den Farben des Allvaters, lockeren, weit wallenden, unumstößlich in ihrem Schweigen geströmten Blaus, Farbe der Introvertierten. Da sammelte man sich, die Hände auf das Knie gestützt, bäuerlich einfach und stillem Trunk ergeben, bei den Harmonikas der Knechte. Andere, gehetzt von inneren Konvoluten, Wölbungsdrängen, Stilbaukompressionen oder Jagden nach Liebe. Ausdruckskrisen und Anfälle von Erotik, das ist der Mensch von heute. Das Innere, ein Vakuum. Die Kontinuität der Persönlichkeit wird gewahrt von den Anzügen, die bei gutem Stoff 10 Jahre halten. Fragmente, halbe Laute, Melodienansätze aus Nachbarhäusern, Neger Spirituals oder Ave Marias. Ein Leckerbissen für alle Jazzfans und für alle Fans der Marke Lyrik und Jazz, Gottfried Benn. Gottfried Benns Lyrik, eingebettet in Jazz zu hören, ist eine Offenbarung. Benns Gedichte brachen formal und inhaltlich radikal mit der damals gültigen Lyriksprache und korrespondieren ausgezeichnet mit dem Jazz jener Zeit. Bis heute hat diese Verbindung nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Der Benn hätte seine helle Freude daran gehabt, das sagte Gerd Westphal in der Aufnahmenacht dieser Schallplatte. Westphal musste es wissen. Gottfried Benn hatte ihn als einen der wenigen bezeichnet, die seine Lyrik sprechen konnten. Gedichte von Gottfried Benn mit Musik von J.J. Johnson, Kai Winding und Dave Brubeck. Sprecher Gerd Westphal. Es ist eine Scheibe, die ist schon sehr alt. Die ist schon 50 Jahre alt. Die ist von 1960. Jawohl. Jetzt wieder herausgegeben, vor kurzem, noch nicht lange her, knapp ein Jahr zu haben. Vertrieben natürlich durch 2001. Gottfried Benn, Lyrik und Jazz. Gerd Westphal. Wir hören uns noch ein langes Gedicht von dieser Scheibe an. Es lohnt sich wirklich. Gottfried Benn ist natürlich immer wieder ein Ereignis, ihn zu hören, seine Lieder zu hören, seine Songs, seine Jazz-Hymnen, seine Amokläufe gegen die Syntax, wie Hermann Hesse einmal gesagt hat. Teils, teils. In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs, wurde auch kein Chopin gespielt. Ganz amusisches Gedankenleben. Mein Vater war einmal im Theater gewesen, Anfang des Jahrhunderts. Wildenbruchs Haubenlerche. Davon zehrten wir, das war alles. Nun längst zu Ende. Graue Herzen, graue Haare. Der Garten in polnischem Besitz. Die Gräber teils, teils. Aber alles slawisch. Oder neiße Linie. Für Sarginhalte ohne Belang. Die Kinder denken an sie, die Gatten auch noch eine Weile. Teils, teils. Bis sie weiter müssen. Sela, Psalmenende. Heute noch in einer Großstadtnacht, Kaffeeterrasse, Sommersterne, vom Nebentisch Hotelqualitäten in Frankfurt. Vergleiche. Die Damen unbefriedigt. Wenn ihre Sehnsucht Gewicht hätte, wöge jede drei Zentner. Aber ein Fluidum, heiße Nacht à la Reiseprospekt. Und die Ladies treten aus ihren Bildern. Unwahrscheinliche Beauties, langbeinig, hoher Wasserfall. Über ihre Hingabe kann man sich gar nicht erlauben, nachzudenken. Ehepaare fallen dem gegenüber ab, kommen nicht an, Bälle gehen ins Netz. Er raucht, sie dreht ihre Ringe. Überhaupt nachdenkenswert, Verhältnis von Ehe und Mannesschaffen. Lähmung oder Hochtrieb? Fragen, Fragen. Erinnerungen in einer Sommernacht, hingeblinzelt, hingestrichen. In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs. Nun alles abgesunken. Teils, teils, das Ganze. Sella, Psalmenende. Das Haus, verzehrt, er litt so sehr, so viele Jahre Mensch mit Zwischendingen. Trotz Teilerfolg im Geistesringen war keiner von olympischem Gewehr. So ging er langsam durch die Reverie des späten Herbsttags, kaum zu unterscheiden von einem Frühlingstag mit jungen Weiden und einem Kahlschlag, wo der Herr schrie. Träumerisch von Dingen überspielt, die die Natur in Lenken und Verwalten entfernter Kreise, Jüngeren und Alten, als unaufhebbar einer Ordnung fühlt. So trank er denn den Schnaps und nahm die Trachtwurstsuppe, donnerstags umsonst gereichte an jeden Gast, und fand das angegleichte Olympische von Lust und Leidensmacht. Er hatte etwas auf der Bank gelesen und in der letzten Rosen grau gesehen. Es waren keine Stämme, Buschwerkwesen, gelichtet schon von Fall und Untergehen. Nun sank das Buch, es war ein Tag wie alle, und Menschen auch wie alle im Revier. Das würde weiter sein. In jedem Falle blieb dies Gemisch von Tod und Lachen hier. Schon ein Geruch kann mancherlei entkräften. Auch kleine Blumen sind der Zeder nah. Dann ging er weiter und in Pelzgeschäften lag manches Warme für den Winter da. Im Historischen Museum zu Berlin gibt es die Ausstellung Hitler und die Deutschen. Der wissenschaftliche Oberberater, der an der Ausstellung beteiligt war, die gegenwärtig im Deutschen Historischen Museum gezeigt wird, hat in einem Interview gesagt, dass in einer derartigen Präsentation nicht alle Aspekte des Themas dargestellt werden können. Auch wer das akzeptiert, wird sich über die Auswahl derjenigen Aspekte wundern, die dem Zwang zur Beschränkung zum Opfer fielen. Zu ihnen gehört dieser. Hitler wäre kaum der geliebte Führer von Millionen geworden, wenn er den Volksgenossen 1933 gesagt hätte, was er, wenige Tage nachdem er als Reichskanzler in die Wilhelmstraße einzog, einer kleinen Gruppe von Generalen bei einer gleichsam privaten Zusammenkunft eröffnete. Dass er mit ihnen einen Eroberungskrieg führen wolle. Diese Herren wussten seitdem, dass Hitlers beständige Friedensbekenntnisse in Reden vor dem Reichstag und anderen Gremien gerichtet an die Deutschen ebenso wie an das Ausland lügnerisch waren, dass die Beteuerungen, alle Rüstung gelte nur der Verteidigung und namentlich der Abwehr des Bolschewismus, der Tarnung der wahren Absichten dienten. Ausmaß, bisher noch nicht abgespielt hat. Der Untertitel der Ausstellung lautet Volksgemeinschaft und Verbrechen. Das Größte war doch aber der Krieg. Und nur in ihm und nach der kontinentalweiten Eroberung ließ sich auch der Massenmord an den europäischen Juden begehen. Was aber hatte Hitler den Deutschen bis 1938 wieder und wieder versichert? Er, der Frontsoldat, kenne die Schrecken des Krieges und niemand könne ihn weniger wollen als er. Kein Quadratmeter irgendeines Landes sei das Leben eines einzigen deutschen Soldaten wert und so weiter und so weiter. Warum war dieser Aspekt den Urhebern der Ausstellung kein Hinweis wert? Das können nur Sie beantworten. Möglicherweise, doch ist das Vermutung, weil über das heutige Verhältnis der Deutschen zu Kriegen und die mit ihnen einhergehende Heuchelei von Politikern am besten auch nicht geredet wird. Weshalb also die Besucher der Ausstellung gedanklich auf Pfade bringen, die, sagen wir, gesellschaftlich nicht in sind, sondern besser outgelassen werden. Nach einer Erklärung der Kuratorin der Ausstellung soll diese nicht die Biografie Hitlers, sondern eine Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus bieten, so heißt das offiziell. Und zwar, wie wieder der Oberberater sagt, eine mit Erklärungskraft. Wer die Bilder und Exponate betrachtet und die Texte liest, mag fragen, was hier unter Gesellschaft verstanden wird. Gut. Bei einiger Aufmerksamkeit wird er entdecken, dass es außerhalb von Volk und Volksgemeinschaft noch ein paar andere Glieder gegeben hat. Die heißen in der Sprache der Ausstellung die Deutschnationalen zum Beispiel. Oder werden zu nicht näher bezeichneten gesellschaftlichen Schichten gerechnet. An anderer Stelle auch traditionelle militärische und wirtschaftliche Eliten genannt. Was die Letzteren angeht, so gab es nur ausnahmsweise ein paar Parteigänger und Förderer der Nazis, deren Herrschaftsziele, Zitat, sich freilich auf eine nicht näher bezeichnete, jedenfalls auf wunderbare Weise mit Hitlers Weltanschauungspolitik gedeckt haben. Auf den Willen zum Krieg hat sich diese Deckung jedoch offenkundig nicht erstreckt. Der erscheint in Großbuchstaben als Hitlers Krieg, womit in Großbuchstaben eine der ältesten Vereinfachungen wieder zu Ehren kommt, welche auch hartgesottene Apologeten des Kapitals so nicht mehr verfechten. Die Autoren dieses Artikels, aus dem ich gerade vorlese, der Autor, Entschuldigung, ist Kurt Petzold. Der Autor dieses Artikels über die Hitler und die Deutschen Ausstellung im Historischen Museum in Berlin beschuldigt die Macher dieser Ausstellung der Geschichtsklitterung. Er sagt zum Beispiel, die Verfälschung der Geschichte, der sich die Urheber der Ausstellung schuldig machen, kündigt der Untertitel an. Er setzt die Verbrechen des Regimes auf das Konto der Volksgemeinschaft und sieht sie nicht in ihrer Frühphase als Ausfluss eines damals neuen Herrschaftskonzepts der bürgerlichen Gesellschaft und in deren Kriegsphase als Instrument, das eine dauernde Vorherrschaft in Europa sichern und sie über die Grenzen dieses Kontinents weit ausdehnen sollte. Von diesen Ursprüngen und Antrieben wird nichts Erhellendes berichtet. Als die Verbrechen an den Kommunisten und Sozialisten, deren Erwähnung in der Ausstellung als Suchaufgabe gedacht sein könnte, und andere Nazi-Gegner 1933 begangen, die ersten Konzentrationslager errichtet und die Morde an den am meisten gehassten Kämpfer gegen die Aufrichtung des Nazi-Regimes verübt wurden, war von einer Volksgemeinschaft mehr die Rede, als dass sie existiert hätte. Die Verbrechen geschahen gerade mit dem Ziel, sie erst herzustellen und alle schweigen zu machen, die vor dieser Gefolgschaft und deren Folgen warnten. Dieser Zusammenhang scheint nicht auf und die von den Ausstellungsautoren gerühmten Differenzierungen der Geschichtssicht versagt, wo eine Unterscheidung zwischen denen notwendig ist, welche die Verbrechen planten und begingen, denen, in deren Interesse sie verübt wurden und denen, die dagegen nichts taten, sei es aus vollständiger oder partieller Billigung, sei es aus purer Gleichgültigkeit. Am Ende des Haupttextes der Ausstellung steht der Satz, auch darum sind wir mit Hitler noch längst nicht fertig. Das darum, wenn auch anders gemünzt, könnte gut und gerne auch dieser Art von Präsentation des Führers gelten. In Abwandlung eines Worts von Kurt Tucholsky, der beim Blick auf die Erinnerungstafeln, mit denen der Weltkrieg verklärt wurde, schrieb, uns fehlen andere Tafeln, ließe sich nach dem Gang durch diese Ausstellung sagen, uns fehlen andere Ausstellungen. Eine ergänzende müsste sich mit dem Thema Hitler und die deutschen Eliten befassen. Das würde eine Schau ergeben, für die das Wort vom brisanten Thema in vielen Erläuterungen und Kommentaren zur gegenwärtigen Ausstellung bemüht, vielleicht wirklich seine Berechtigung besäße und die auch das Prädikat mutig verdienen könnte, dass dieser zu schnell verliehen wurde. Sie könnte sich, wie die momentane, an alle, aber vorzugsweise an die heute Studierenden wenden und womöglich eine sehr belebende Wirkung auf Diskussionen in Seminaren und Universitäten, an Universitäten und Hochschulen haben und das nicht nur im Fach Geschichte. Die Ausstellung wird bis zum 6. Februar 2011 gezeigt und ist von einem umfangreichen Film- und Vortragsprogramm begleitet. Der Katalog umfasst 328 Seiten und kostet 25 Euro. Ich verlas einen Artikel auszugsweise von Herrn Kurt Petzold, veröffentlicht heute in der Tageszeitung Junge Welt vom heutigen 23. 24. Oktober 2010, die Ausgabe Nummer 248. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 hier in Barcelona. Direkt hier von der Plaza Real. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 23. Oktober 2010. Niemandsland, die vermischten Meldungen und Katastrophen. Madrid. Nachdem die Tageszeitung La Vanguardia aus Barcelona vergangene Woche ein Interview mit dem deutschen Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff veröffentlicht hatte, zog die Madrider Tageszeitung El País am Montag dieser Woche nach und brachte einen ausführlichen Beitrag zu Wallraffs jüngsten Aktionen. Auch kündigte der Kölner Journalist, der in den 70er Jahren bereits als Türke Ali die Diskriminierung der Gastarbeiter in Deutschland aufgezeigt hatte, eine Aktion im Bereich islamischer Extremismus an. Wallraff erklärte weiter, dass, Zitat, die Globalisierung die Arbeitsverhältnisse dermaßen verschlechtert habe, dass sie zu einem vorkapitalistischen Stadium zurückgekehrt sei. Berlin. Mit fein dosierten Erklärungen zum sogenannten Scheitern der sogenannten multikulturellen Gesellschaft schürt die rechte CDU unter Kanzlerin Merkel eine Debatte um die Einwanderung. Auf dem Parteitag der Jungen Union in Potsdam erklärte die Kanzlerin, dass die Bemühungen zum Aufbau einer multikulturellen Gesellschaft absolut gescheitert seien. Bayerns Ministerpräsident Seehofer hatte schon vor Tagen ins gleiche Horn geblasen und verlautbart, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Laut einer Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung sind 60% aller deutschen Bürger und Bürgerinnen für eine Einschränkung der islamischen Religionsausübung in Deutschland. Madrid. Laut einer Veröffentlichung des spanischen Nationalen Instituts für Statistik, Instituto Nacional de Estadística, hat die Zahl der Selbstmorde in Spanien die der Verkehrstoten im Jahr 2008 zum ersten Mal übertroffen. 3.457 Menschen begingen 2008 Selbstmord. 3.021 starben hingegen bei Verkehrsunfällen. Auffällig ist bei der jüngsten Selbstmordstatistik auch, dass 77,4% Männer und nur 22,6% der Suizidmenschen Frauen sind. Madrid. Eine kuriose Maßnahme beschlossen die beiden Parteien PSOE und PP für das Baskenland. Angestrebt wird eine Wahlrechtsreform, wonach in Zukunft die linken Abgeordneten der verbotenen Batasuna-Partei, die die Säuberung der letzten Jahre als freie Volksvertreter überlebt hatten, dem sogenannten Terrorismus abschwören sollen bzw. in einer Art Erklärung den Terrorismus verurteilen müssen. Ansonsten wird ihnen das Amt entzogen. Es geht natürlich um eine Spielart des Terrorismus, den ETA-Terrorismus. Abgeordnete der rechten PP-Partei zum Beispiel, die offen den frankistischen Terror und Genozid am spanischen Volk unter dem Franco-Regime gutheißen und noch nie verurteilt haben, haben sich für diese Maßnahme ausgesprochen. Diese Leute werden natürlich weiter im Amt bleiben, das ist klar. Paris, am Dienstag, 19. Oktober, protestierten wiederum Millionen Menschen in Frankreich gegen die neoliberale Rentenreform der rechten Regierung unter Präsident Sarkozy. Die Blockade der Treibstoffsilos durch die Arbeiter konnte noch aufrechterhalten werden, doch setzt Sarkozy immer stärker auf den polizeilichen Repressionsapparat. Soeben sehen wir hier im Internet Bilder, wonach Polizisten auf Arbeiter, die die Treibstoffsilos blockieren, einschlagen und sie zum Teil auch verhaften und verletzen. Sarkozy setzt also auf den Polizeiknüppel. Es kam an verschiedenen Orten zu Straßenschlachten, wie gesagt, zwischen Polizei und auch Jugendlichen. Zu den 277 Demonstrationen allein am vergangenen Dienstag im ganzen Land kamen viele hunderttausende Menschen. Circa 400 Schulen und Gymnasien streikten. Die jungen Leute strömten in Massen zu den Protestdemos. Insgesamt waren es 3,5 Millionen Menschen, die an diesem einen Tag auf der Straße waren, um zu protestieren. Berlin-Ankara, Deutschlands Bundespräsident Wulff, befindet sich nebst Eheweib im Türkenstaat des Islamisten Abdullah Gül und dessen Eheweib, die wiederum brav mit Kopftuch vor den Kameras erscheint und klar demonstriert, bei uns geht's zurück. Offiziell werden nichtssagende Phrasen ausgetauscht wie »Der Islam gehört zu Deutschland« oder »Die Dinge, die uns verbinden, sind zahlreicher als die Dinge, die uns trennen« und so weiter. Blablabla. Bla, bla. Deutsch-türkische Freundschaft, deutsch-türkische Verhältnisse. Jawohl. Madrid, Gaza-Streifen. Die Plattform Kurs auf Gaza kündigte zu Beginn dieser Woche an, dass man im Frühjahr erneut eine Flotte der Freiheit in Richtung Gaza-Streifen schicken werde, die Freiheitsflotte 2. Circa 20 Schiffe aus 16 Ländern werden an der Aktion teilnehmen. Ziel ist es, Baumaterial, Medikamente und Schulbücher zu der durch Israels Militärs von der Außenwelt abgeschnittenen Bevölkerung im Gazastreifen zu bringen. Auch zwei spanische Schiffe haben ihre Teilnahme erklärt. Das Ganze birgt wiederum ein hohes Risiko. Im Juni verübten israelische Militärs ein Massaker an den Teilnehmern der ersten Gazaflotte. 10 Menschen wurden ermordet, alle türkische Staatsbürger. Marseille, 7000 Tonnen Unrat stanken am vorgestrigen Donnerstag in den Straßen von Marseille vor sich hin, weil die Müllmänner in den Streik getreten sind. 2 Jahre länger schuften für eine Minirente, das ist nicht ihr Ding. London, die rechte Regierung unter Prime Minister David Cameron, eine Koalition unter Konservativen und Liberalen, zeichnet verantwortlich für den größten Einschnitt in den britischen Sozialstaat seit dem Zweiten Weltkrieg. London, Sitz der aggressivsten Hedgefonds und Zentrum des parasitären Finanzkapitals in Europa, saugt mit Camerons Sparprogramm dem öffentlichen Haushalt etwa 20 Milliarden Euro ab. Musik. Barcelona, Thema Fahnenstreit. Die katalanischen Nationalisten von ERC, Republikanische Linke, fordern ihre Anhänger auf, Katalanenfahnen aus den Fenstern zu hängen, um gegen den Papstbesuch am kommenden 7. November zu protestieren. Laizismus und katalanische Identität solle dies ausdrücken. Andere wiederum, wie die Initiative Per Catalunya Verds, die Grünen, die Linksgrünen, die Linke und Grüne, lehnen diese Fahnenaktion ab. Senyeras, so heißt die katalanische Flagge, zu zeigen, könne man ja auch als Begrüßungsgeste interpretieren. Was denn daran Protest sei? Jawohl. Wir müssen uns wirklich fragen, was ist denn Protest, wenn man eine katalanische Fahne zum Papstbesuch aus dem Fenster hängt? Ich würde sagen, nichts. Da kann man nun wirklich keinen einzigen Protest mit verbinden. Noch ein paar weitere Themen. Es geht um die Schlichtung im sogenannten Stuttgart 21-Streit. Dazu schreibt der Spiegel, nun reden Sie wenigstens miteinander. Gegner und Befürworter des Verkehrsprojekts Stuttgart 21 haben vor laufenden Kameras ihren Streit am runden Tisch zu schlichten versucht. Zunächst ohne greifbares Ergebnis. Manche Beobachter verklären den Gipfel gar als Demokratieexperiment. Der Bürgergeist der Deutschen war schon immer prima abzulesen am Umgang mit Bahnhöfen. Lenin spottete ja noch bitter, der deutsche Revolutionär löse erstmal eine Bahnsteigkarte, bevor er den Bau besetze. Nun scheint dank Stuttgart 21 alles anders. Ein Bahnhofsneubau als Ort republikanischer Neubesinnung. Nach Jahrzehnten der Planung, Beschlüssen von Gemeinderäten und noch ein paar anderen Parlamenten in Stuttgart, Berlin oder Brüssel, nach einem Polizeieinsatz mit Wasserwerfern und Pfefferspray, saßen an diesem vergangenen Freitag 28 Gegner und Befürworter des Projekts am runden Tisch im Stuttgarter Rathaus, um die Sache zu klären. Und weil den 28 im Ländle offenbar nicht weniger zugetraut wird als dem Parlamentarischen Rat anno dazumal, nach der Hitler-Diktatur geht der Infokanal Phoenix gute 7 Stunden live drauf. Jawohl, es wurde also live im Fernsehen übertragen. Machen wir es kurz, nicht viel ist aber rausgekommen. Bei diesem ersten Schlichtungsgespräch, heißt es offiziell, hat man signalisiert, dass man sich weiter über das Thema unterhalten werde. Und Heiner Geißler weiterhin auch als Schlichter und Vermittler dabei sein werde. Ich sitze dort auf dem Bett. Ciao. Eine Meldung auch, die in den deutschen Medien eine prominente Stellung einnimmt, ist der Tod von Frau Loki Schmidt. In Hamburg haben viele Bürger Abschied von Loki Schmidt genommen. Die Menschen trugen sich in Kondolenzbüchern ein. Am 1. November soll es für die verstorbene Gattin des Altkanzlers eine Trauerfeier in der Hauptkirche St. Michaelis geben. Noch bevor sich die Tore des Rathaus öffneten, standen bereits Menschen Schlange. Viele Hamburger haben am gestrigen Freitag Abschied von Loki Schmidt genommen. Die Gattin von Altkanzler Helmut Schmidt war in der Nacht zu Donnerstag im Alter von 91 Jahren verstorben. Die Bundesregierung sitzt tief in der Sauna. Moment, Moment! Schmidt schwitzt! Und Vogelsen? Die Lottozahlen vom nächsten Samstag? Eine Meldung aus Gorleben. Es geht darum, dass Gegner den Stillstand in Gorleben erzwungen haben. Ein klarer Zwischenerfolg der Endlagergegner. Wegen ihrer Klage gegen eine Wiederaufnahme der Erkundung des Salzstocks in Gorleben dürfen die Arbeiten dort vorerst nicht beginnen. Die Betreiber gehen aber bereits gegen den Stillstand vor. Das juristische Tauziehen um ein mögliches Atomendlager in Gorleben geht in die nächste Runde. Die Gegner des Projekts können zumindest einen ersten kleinen Erfolg vermelden. Sie hatten gegen eine Wiederaufnahme der Erkundungsarbeiten geklagt, weshalb diese nun vorerst gestoppt werden. Die Klage hat aufschiebende Wirkungen. Die Erkundung darf nicht durchgeführt werden, sagte der Sprecher des Verwaltungsgerichts Lüneburg, Wolfgang Siebert, am Freitag der Presse. Dies gelte eigentlich so lange, bis über die Klage entschieden sei. Wer erschoss Beate U? XY meldet erste Ergebnisse. Die Ärzte Paus erspart Herzen. Kuriose Meldung. Ein Propagandavideo feiert deutsche Märtyrer. Eines dieser typischen Propagandavideos mit Schwert und irgendwelchen islamischen Schriftzeichen im Hintergrund. Auf einer Webseite veröffentlicht, hat ein Video über drei getötete deutsche sogenannte Dschihadisten veröffentlicht. Es handelt sich um einen Herrn Erik Breininger, einen Ahmed M. und einen Danny R. Diese werden darin als Märtyrer verherrlicht. Sie waren Ende April im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet ums Leben gekommen. Das Video hat lange auf sich warten lassen, bereits Anfang Mai war es angekündigt worden. Da hatte die militante Gruppe Taifatul Mansura gerade erst den Tod der deutschen Märtyrer bekannt gegeben und auch schon ein Testament in Bewegtbildern in Aussicht gestellt. Dass sich die Publikation immer wieder verzögerte, führten Analysten in den Sicherheitsbehörden auf den gestiegenen Verfolgungsdruck im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet zurück. Unter dem permanenten Surren der CIA-Drohnen ist die Propagandaarbeit schwieriger, so die Vermutung. Transparenter zu machen und gläserne Opferstücke einzuführen. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Die Partei der Grünen befindet sich mittlerweile bundesweit in einem Umfragehoch. Bei einer Bundestagswahl käme die Partei laut dem Politbarometer auf den Rekordwert von 20%. Aber auch die Union konnte zulegen. Permanentes Umfragehoch für die Grünen also. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Ökopartei, wie gesagt, beim aktuellen ZDF-Politbarometer auf den neuen Rekordwert von 20%. Die Grünen legten damit im Vergleich zur letzten Bundestagswahl und zur letzten Befragung noch einmal um einen Prozentpunkt zu. Zusammen mit der SPD, die auf 29% kommt, wäre damit weiterhin eine knappe parlamentarische Mehrheit von Rot-Grün im Bundestag möglich. Die Sozialdemokraten büßen allerdings einen Prozentpunkt ein. Die Union verbesserte sich in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen dagegen um einen Punkt auf 32%. Die FDP käme auf schlappe 5%, die Linke auf 9%. Beide Parteien blieben damit unverändert. Auf die Frage, welche Partei momentan am glaubwürdigsten ist, nannten 22% der Befragten die CDU-CSU, 12% die SPD, 2% die FDP, 6% die Linke und 22% die Grünen. Diese Ergebnisse könnten laut ZDF ein Hinweis sein, warum vor allem die Grünen von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung profitieren und nicht so sehr die SPD. Das Massenmedium macht. Das Massenmedium macht das Massenmedium. Macht das Massenmedium. Macht das Massenmedium. Macht das Massenmedium. Das Massenmedium. Barcelona. Die Vorbereitungen hier in Barcelona für den Papstbesuch am kommenden 7. November laufen auf Hochtouren. 11 Straßenblocks sowie die gesamte Avenida Gaudí werden schon einige Tage vorher abgesperrt sein. Vorgesehen ist, dass Ratzinger an diesem 7. November eine Messe in dem Tempel Sagrada Familia abhalten wird. Da nicht alle Besucher des Ereignisses in dem Tempel Platz haben werden, werden um den Tempel herum 22 Großleinwände eine Art Public Viewing in Szene setzen, wie es auch bei Fußball-WM-Übertragungen gebräuchlich ist. Nun ein paar Zahlen zum Ratzinger-Besuch. 40.000 Hostien sollen verteilt werden. 2.793 Journalisten aus aller Welt werden erwartet. Contrabanda hat bisher noch keine Akkreditierung bekommen und auch um keine gebeten. 45 Bildschirme übertragen auch im Inneren der Sagrada Familia die Ratzinger-Show, weil die vielen Säulen den Zuschauern den Blick verstellen. 1800 freiwillige Helfer werden im Einsatz sein. Zwei U-Bahn-Linien, Linie 2 und 5, werden gesperrt. 36.000 Stühle werden herbeigeschafft. Und jetzt Achtung, Kinder von der Straße, 1000 Priester werden herbeieilen und 100 Bischöfe und Kardinäle in ihren violetten Kostümen werden erwartet. 15.000 Poster mit Ratzinger in einem schneeweißen Anzug als eine Art Popstar werden geklebt. 100.000 Katechismusfibeln auf Spanisch und Katalanisch werden verteilt. Einige 100.000 Euro wird der ganze Rummel uns Steuerzahler natürlich kosten, genauer gesagt 720.000 Euro. 350.000 für die Überstunden von Polizei, Wachdienst und Stadtreinigung. 370.000 Euro werden für Straßensperren und das sogenannte Kontrollzentrum verbraten. Und einen Streik wird es auch geben. Die Gewerkschaft CGT, die anarchistische Gewerkschaft, hat aus Protest einen Streik angekündigt, um gegen die Verschwendung von Steuergeldern am 7. November, am Tage des Papstbesuches, zu protestieren. Was sehr wichtig ist, die Gewerkschaft CGT ist im öffentlichen Nahverkehr sehr stark vertreten. Sein, sagen wir. Vielheit und Einheit müssen immer wieder zueinander finden. Und dieses Zueinander muss in den wechselnden Weltsituationen auch immer neu eingespielt werden. Ja, heute haben wir eine neue Polyphonie der Kulturen, in der nicht mehr Europa allein determiniert, sondern die Christengemeinden der verschiedenen Kontinente ihr eigenes Gewicht, ihre eigene Farbe annehmen. Dieses Zusammenspiel müssen wir wieder neu lernen. Wir haben dafür verschiedene Instrumente entwickelt. Die sogenannten Ad Limina-Besuche, die es immer gab, werden jetzt viel mehr genutzt, um wirklich mit allen Instanzen des Heiligen Stuhls und auch mit mir zu reden, sprechen mit jedem einzelnen Bischof persönlich. Ich habe inzwischen mit fast allen Bischöfen Afrikas und vielen aus Asien sprechen können. Jetzt wird dann Mitteleuropa, Deutschland, Schweiz dran sein. Und in solchen Begegnungen, wo dann eben wirklich Zentrum, Peripherie, um jetzt zu sagen, sich einander treffen, freimütig austauschen, wächst dann, glaube ich, das Richtige ineinander in diesem Spannungsbogen. Dann haben wir weitere Instrumente, die Synode, das große was ich halt weiterentwickeln möchte, wo man eine große Tagesordnung anstehende Probleme miteinander bespricht, nach Lösungen sucht. Wir wissen einerseits, dass eben der Papst kein absoluter Monarch ist, sondern sozusagen das Ganze verkörpern muss, in dem gemeinsamen Hinhören auf Christus. Aber das Bewusstsein dafür, dass es sozusagen eine vereinigende Instanz braucht, die auch Unabhängigkeit von den politischen Kräften verschafft und die dafür sorgt, dass nicht Christianismen sozusagen sich mit Nationalitäten zu sehr identifizieren, nicht? Diese Einsicht, dass es eine solche übergreifende Instanz braucht, die im Zusammenspiel des Ganzen Einheit schafft und einerseits die Vielheit aufnimmt und annimmt und fördert. Ja, komm, hau rein, das Ding. Oh, schon so viel Termine. In der Disco, vor Gericht und bei der Bank. Da schick ich einfach meine fiese Egos. Und das wahre Ich bleib lieber im Schrank. Oh, ich sage, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Wenn ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Oder eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur viel zu selten dazu. Du machst dich grad mit einem Bekanntschaft, den ich genauso wenig kenne wie du. Ich sag, du hast bestimmt ein falsches Bild von mir. Du hast wie einen echten Kuja. Es tut mir leid, da kann ich nichts dafür. Denn mein eigentliches Ich ist im Urlaub. Oh ja. Ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Ich sag, und als wenn ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Oh ja. Ganz anders, ich komm nur viel zu selten dazu. Du machst die Wahl mit einem Bekanntschaft, den ich genauso wenig kenne wie du. Eine sehr fantasievolle Art, mit der sogenannten Bankenkrise, mit den Betrügereien des Finanzkapitals umzugehen, kann man in Berlin beobachten. Protestparty in einer Bankfiliale. Worum geht's? Hören wir eine kleine Reportage. Ein musikalischer Banküberfall in Berlin-Neukölln. Ungebetener Gastgeber, die Hamburger Band Karacho. In Hamburg sagt man ja, ja. Mit EC-Karten haben sie sich Zutritt verschafft in den Vorraum der Deutschen Bank. Geldautomaten werden zur Bühne. Das Publikum besteht zum größten Teil aus zufällig Anwesenden. Ein Flashmob-Konzert für die ganze Familie. Super! Ja, ja. Ja gut. Was hat euch denn da so besonders gefallen? Dass das so spontan war. Ja. This is why I love Berlin. Deswegen liebe ich Berlin. Das ist wirklich sehr cool. Wussten Sie davon? Nein. Also sind Sie zufällig vorbeigekommen? Ja, ich bin mit einem Freund gekommen, er wollte Geld abheben. Ihren Musikstil nennen die Hamburger eine Mischung aus Elektropunk, Breakbeat, Indie-Pop. Vielen gefällt das. Der Automatenraum der Bank wird schnell zu klein. Was die Hausherren dazu sagen, ist der Band ohnehin egal. was ist öffentlicher Raum? Was macht man? Darf man sowas nutzen? Darf man sowas nicht nutzen? Nein, eigentlich nicht. Natürlich darf man sowas, sieht man doch. Das ist ein öffentlicher Raum. Jeder hat eine EC-Karte, jeder ist legitimiert, da reinzugehen. Ich meine, wir haben mit der EC-Karte die Tür aufgemacht, die haben natürlich auch Geld abgehoben, das ist natürlich Sinn und Zweck dieser Aktion. Und machen nebenbei noch ein bisschen Musik. Also ich finde da nichts Verwerfliches dran. Und wie man sehen kann, ist ja auch Grün-Weiß heute nicht erschienen. Wird schon seine Gründe haben. Die Flashmob-Konzerte der Band sollen auch Protest sein. Die Kulturpolitik in vielen Städten benachteilige junge Bands, so der Sänger. Das haben wir uns überlegt vor 2 Jahren, weil immer mehr Clubs schließen. Die Kultursituation in Hamburg, wie auch in anderen großen Städten und auch kleinen Städten in Deutschland, immer mehr rapide in den Berg untergeht. Und dann haben wir uns einfach neue Plätze gesucht, um auftreten zu können. Oft hätten Bands zwar viele gute Songs, aber zu wenig Geld für Studioproduktionen oder andere Möglichkeiten, ihre Musik bekannt zu machen. Und da kann ich nur alle Bands ermutigen, solche Aktionen zu starten, öffentliche Plätze, öffentliche Räume zu besetzen und da ihre Musik zu machen und Vollgas zu geben. Auch die Kunden einer Sparkassenfiliale bekommen an diesem Abend eine Dröhnung Elektropunk ab. Diese Dame findet's lustig. Die Ordnungshüter lassen sich ohnehin nicht blicken und nach 3 Songs ist der Spuk auch wieder vorbei. Ja, dabei geht es beim musikalischen Banküberfall nicht nur um eine lustige Alternative zu Laternenumzügen. Die Tour Le Dispo, so nennen die Jungs das, hat eine politische Botschaft. Wie gerade Herr Sven Lauer auch gesagt hat, immer mehr Clubs schließen. Die Kultursituation in Hamburg und anderen Städten, wie gesagt, geht rapide den Berg runter. Um auf die Probleme vieler Bands aufmerksam zu machen, haben sich Carajo neue Plätze gesucht, um auftreten zu können. Es gibt so viele tolle Bands, die kein Mensch kennt, weil sie einfach mit den Problemen dieser Kulturmaschinerie kämpft, sagt Lauer. Es werde immer schwieriger für Bands, ihre Musik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zurück bleiben nur die Geldautomaten, das Neonlicht, ein paar leere Bierflaschen und der Geruch nach Punk. Der Geruch nach Punk, nach Elektropunk oder wie man auch sagen könnte, der Geruch nach Elektropunk-Bierschweiß. Jo. Niemandsland, 91.4 FM. Zu viel Brot und zu viel Spiel, das Glück hat keinen Namen. Alle Straßen sind befahren, in den Herzen kalte Bilder. Keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder. Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich. Keiner weiß mehr, wie er aussieht oder wie er heißt. Alle sind hier auf der Flucht, die Tränen sind aus Eis. Es muss doch auch anders gehen, so geht das nicht weiter. Wo find ich Halt, wo find ich Schutz? Der Himmel ist aus Blei hier. Die falschen Fragen, die Zeit ist rasend schnell verspielt und das Glück muss man jagen. Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich. Ich baue eine Stadt für dich. Aus Glas und Gold und Stein. Jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich. Eine Stadt im Westen, es gibt nur Vertrauen. Wo wir die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen. Wo das Licht nicht mehr lebt. Das Wasser hält. Und jeder Traum sich lohnt. Und wo jeder Blick durch Zeit zum Traum in unsere Herzen fliegt. Udo Lindenberg, der pfeift da fröhlich. Sein Album Stark wie zwei hat ein Lied, das trägt den Titel Mein Ding. Wir werden das Lied uns gleich anhören, keine Angst, Lindenberg-Freundinnen und Freunde, ihr kriegt das Lied gleich ganz zu hören, ich lasse es mal hier so ein bisschen als Klangteppich laufen. Lindenberg hat ein Interview gegeben, dem Spiegel, diese Woche. Deutschrock-Erfinder Lindenberg, so heißt die Überschrift. Das Interview ist vom 21.10. Und es geht um die Comeback-Platte, dann das Buch dazu. Udo Lindenberg veröffentlicht den Bildband Stark wie zwei. So heißt auch das Album. Er sprach über die Schwierigkeit, neue Themen zu finden, seine Verdienste ums Gegenwartdeutsch und Drogen als zusätzliche Lampe im Leben, so heißt es. Herr Lindenberg, Ihr spektakulär erfolgreiches Comeback-Album Stark wie zwei sei die schwerste Plattengeburt Ihrer Karriere gewesen. Das steht in dem dazu veröffentlichten Bildband. War Ihr Karrierebeginn einfacher, Lindenberg? Nein, bei meinen ersten Platten war das ähnlich. Damals, vor 40 Jahren, galt es ja, die deutsche Sprache für den Sound der Rockmusik neu zu erfinden. Es gab wenig Vorgaben und an jeder Ecke hörte man, das geht nicht, denn die Sprache des Rock ist Englisch. Und ich wusste, es muss irgendwie gehen. Und ich dachte, Slang, Sprüche, Straße, Graffiti, also der ganze Szene-Schnack, das muss in deutsche Texte rein. Man muss sich eben eine Flasche Doppelkorn reinziehen und dann läuft schon was. Ging dann ja auch. Über das Problem mit seiner letzten Platte sagt Lindenberg, es fehlten erstmal neue Motive, neue Themen. Ich hatte bis dahin in meiner Karriere viele Songs gemacht, so an die 600, 700 Dinger. Und danach wurde es ein bisschen knapp mit wirklich neuen Stories. Vor 40 Jahren konnte ich noch aus dem Vollen schöpfen. Kindergeschichten, Jugenddinger, Schule, erste Liebe, Petting, Ablösen vom Elternhaus, die ersten Trempereien, in die große Stadt kommen und es gab da einiges, was man bringen konnte. Dazu kam Politisches und so. Ich habe dann viel mit Freunden wie Annette Humpe, Jan Delay, Ulla Meinecke, Helge Schneider über den Kick debattiert, den eine neue Platte von mir nach einer Pause von 8 Jahren haben müsse. Und was kam dabei raus? Lindenberg. Andreas Herbig, der Produzent des Albums, sagte mir, er wolle die Platte wie eine Art Fan angehen. Nach dem Motto, was interessiert mich jetzt an Udo? Wie steht man Udo jetzt so in der Welt und wie sieht Udo das echte Leben? Und musikalisch, wie kann man den lässigen Charme meiner frühen Platten aus den 70ern wieder hinkriegen, diesen schluffigen, etwas groben Straßensound? Ich musste Stories und Feelings finden, die mit meinem Leben jetzt wirklich richtig was zu tun haben. Älter werden, abkratzen, Sauferei, Drogen, was ein Vogel wie mich halt so ausmacht. Dann habe ich in mich reingehorcht und mit riesigen dicken Taschenlampen reingeleuchtet, tief runter in meine Seele. Was Themen angeht, war ich streckenweise einfach nicht so sicher. Ich hatte viele Textfragmente auf Bierdeckel und Kritzelkratzel, habe vieles weggeschmissen und dann später doch wieder rausgezogen aus dem Papierkorb. Wir haben ihnen denn andere Kollegen wie Jan Delay oder Annette Humpe konkret geholfen. Lindenberg, ich hatte manchmal einfach Schwierigkeiten, die richtigen, echt neuen Themen und Formulierungen zu finden. So wie bei dem Lied Woody Woody Wodka, das so gestaltet werden musste, dass kein Koma-Trinker-Song daraus wird, sondern der eines Erkenntnistrinkers bzw. Erleuchtungsdrogisten. Da haben die mir geholfen. Mit Alkohol kennen Sie sich aus, Herr Lindenberg. Jawohl, ja, ich habe meine Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Ich bin kein LSD-Freak oder sonst Psychedeliker. Davor habe ich Angst. Mein Kopf ist sowieso schon genug Spielautomat. Und ich habe Angst, den dann noch mehr durcheinander zu bringen, als er es bereits ist. Die Sauferei reicht mir voll. In der Kneipe Ritze, mal unterm Tisch liegen, mal kommt der Notarzt um die Ecke, kennt man ja. Also, ganz der Künstler, der sich dahin vorwagt, wo sich sonst keiner hintraut, wo jeder Angst kriegt. Exzesse, Ausnahmezustände, auf der Suche nach noch weiteren, bisher nicht gekannten Kicks. Da bin ich ja nicht alleine. Das geht ja von Faust bis Steppenwolf. Auch Freud und viele andere wären nüchtern auf vieles nicht gekommen. Die Droge funktioniert manchmal als zusätzliche Lampe im Leben. Schmetter. hat sich ihr Vokabular in den 40 Jahren ihrer Karriere sehr geändert. Lindbergh, ja, ich denke schon. Bei Daumen im Wind, meinem ersten deutschsprachigen Album, hatte ich ja noch Reinhard May im Kopf. Die Aussprache, die Artikulation hatte ich von ihm. Ich habe ihm das auch mal gesagt. Reinhard, ich habe mir viel bei dir abgeguckt, von deinen klaren Talk da. Er konnte das gar nicht glauben. Wie radikal fühlte es sich Anfang der 70er Jahre an, als alle hierzulande Englisch sangen, auf Deutsch zu singen? Lindbergh, es war einfach eine Notwendigkeit, weil ich auf Englisch viele Sachen, die ich sagen wollte, nicht so rüberkriegte, wie ich sie ausdrücken wollte. Mein Englisch war dafür zu limitiert. Ich konnte ein bisschen Jive-Talk, gelernt in Ami-Clubs, aber die Grenzen waren zu eng. Außerdem liebte ich die deutsche Sprache. Ich las Hermann Hesse, Goethe und Wondratschek. Alle sangen Englisch, ich schrieb auf Deutsch. Ich hatte nur Angst, dass mir da jemand zuvorkommt, dass ich nicht der Erste bin als Breitensportler, der dafür sorgt, dass die ganze Nation auf dem Kopf steht. Aber dann ging das ab über Nacht, so schnell, dass mich das auch gewundert hat. Am Ende meines Bettes vor meinen goldenen Tanzfüßen hatte ich zur Feier einen Altar für meine Platte Daumen im Wind geschmückt mit Wunderkerzen. Halleluja! In meinem Herzen starb wie zwei. Hab dich immer dabei. Ich geh die Straße lang zusammen mit dir. Stark wie zwei. Der Fährmann setzt dich übern Fluss rüber. Ich spür deine Power, geht voll auf mich über. Stark wie zwei. Ich geh die Straße lang, egal wohin ich geh, du bist dabei. Stark wie zwei. Stark wie zwei. Dun, dun, dun, dun. Du bist wie schon so oft ein Pionier. Du reist jetzt schon mal vor und irgendwann, dann folg ich dir. Udo Lindenberg ist ein Multitalent. Ob als Sänger, Maler, Autor oder einfach Kultfigur, der 63-Jährige fühlt sich auf vielen Gebieten zu Hause. Jetzt wird ihm ein Denkmal gesetzt mit einem eigenen Musical. Hinterm Horizont soll es heißen und im Musicaltheater am Potsdamer Platz in Berlin zu sehen sein. Ich finde das ein absoluter Hammer. Ich überlege, ich habe in Berlin gewohnt und so, und auf dem Platz war so eine Ruine und sowas mit den leeren Bierdosen rumgekickt und so in diesem Brachland und so. Jetzt steht da riesen Potsdamer Platz und dieses fantastische Theater. Und da gibt es dann das Musical. Ich finde das eine großartige Sache mit Stage und so. Das ist ja das richtig groß inszenieren und so. Hätte ich mir damals auch nicht gedacht. Das war eine große Freude. Ne? Das Musical baut auf dem Lindenberg-Song Mädchen aus Ost-Berlin auf, einem deutsch-deutschen Romeo- und Julia-Märchen über eine Liebe zwischen dem jungen Udo und einem Mädchen aus Pankow, die nicht sein dürfte. Und das natürlich mit vielen, vielen Songs, vielen Darstellern und so. Ja, die waren natürlich dann alle speziell ausgebildet in der Nuscheltechnik und im Paniktanz und so. Ne? Ja, also Schleuderfix und so. Ich bin super gespannt, erste Mal, jungfräuliche Maßnahme, eher so ein Musical und so. Ich finde es sehr, sehr, sehr geil und bin unheimlich gespannt, dass es stattfindet. Aber das geht eben auch so um diese East-West-Side-Story und so, weißt du, die standen sich gegenüber, die Vorposter und wir mit den Gitarren statt Knarren und so. Ne? Geschrieben wurde das Musical von Thomas Brussig. Regie führt Uli Waller vom Hamburger St. Pauli Theater. Und Udo Lindenberg, der wird dafür sorgen, dass die Darsteller bis zur großen Premiere auch den typischen Udo-Stil drauf haben. Ja, das ist immer so Casting und so, da kommen wir natürlich mal hin und so. Ne? Muss ein bisschen gucken, das ist schwer, also diese Art von Stilistik da rüber zu bringen. Muss ich mal gucken, wie die das so packen, ne? Aber denk an das Falco-Musical, wie geil die das hingekriegt haben. Da gibt es schon Exzellenz-Schauspieler und so, ne? Die da ziemlich nah rankommen, ja? Mit dem Gesang allerdings, müssen ordentlich mit Eierlikör gurgeln und so, um, sag mal, diesen Anmut der Stimme zu erreichen. Und die Nerven sind aus Stahl. Man ist in Sachen Liebe nicht interessiert und ganz immun. Man wird so eine süßen Sachen natürlich niemals tun. Vergiss nie, wir haben einen Deal. Ich lieb dich nur ein bisschen, aber nicht zu viel. Richtige Liebe ist, sagen wir mal ehrlich, ah, ah. Richtige Liebe ist viel zu gefährlich. Nein, das Große, das wir haben, das setzen wir nicht aufs Spiel. Ah, ah. Darum liebe ich dich nur ein bisschen, aber nie zu viel. Wo's auch gut ist, wir zwei. Denn manchmal machst du's mir schwer. Dann gibt es auch bei mir keine Gegenwehr mehr. Oh, fast so, als ob ich dich schon immer kannte. Sind wir wie zwei Seelenverwandte. Doch kein Grund, den Verstand zu verlieren und dabei Kopf und Kragen zu riskieren. Oh, vergiss nie, wir haben einen Deal. Nur ein bisschen, aber nicht zu viel. Richtige Liebe ist, seien wir mal ehrlich. Richtige Liebe ist viel zu gefährlich. Nein, das Große, das wir haben, das setzen wir nicht aufs Spiel. Aber nie zu viel. Leute wie wir bleiben immer schön cool. Wir tragen immer das Pokergesicht. Tiefe Seele geht keinem was an. Große Gefühle zeigen wir nicht. Richtige Liebe ist, seien wir mal ehrlich. Richtige Liebe ist viel zu gefährlich. Nein, das Große, das wir haben, das setzen wir nicht aufs Spiel. Aber nie zu viel. Darum liebe ich dich nur ein bisschen, aber nie zu viel. Oh, oh, oh. Oh, nein. Ich möchte von hier aus recht herzlich Werner grüßen, der diese Woche, wie er mir gesagt hat, im Bette lag, da niederlag. Mit einer starken Grippe. Ich wünsche ihm gute Besserung. Ich habe gemerkt, dass er heute nicht kommen konnte. und ich hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist, Werner. Yo. Denn er muss ja mal wieder aufstehen. In so einem Hotel muss man immer mal schnell die Korridore abgehen. Mal gucken, ob noch alles klar ist. Und ob noch alles da ist. Sind die Gäste auch alle gut zugedeckt? Sitzt auch keiner auf der Heizung, wenn die Heizung leckt. Chubby Checker, stell den Wecker. Verdächtiger Gast an der Rezeption. Man weiß noch nicht genau. Man ahnt noch rein ins Blaue. Vielleicht ein Koksbaron. Kennen Sie den? Kombiniere, komme schon. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Rex, geh an den Koffer ran und der Drogenhund schlecht an. Wuff, wuff, wuff, wuff. Riech mal hier, komm, riech. Da, such, such, such. Chubby Checker, stell den Wecker, denn er muss mal wieder gucken gehen. Darf man hier mal schauen? Dass auch beim Sexuellen nicht so laute Schreie gellen durch unser Hotel. Kein Geröchel, kein Gehechel. In den Suiten und den Zimmern bitte nur wimmern. Sonst greift Chubby zum Telefon. Und die Männer von der Sitte kommen schon. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Rex, Rex, geh an den Koffer ran und der Drogenhund schlecht an. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Rex, geh an den Koffer ran und der Drogenhund schlägt an. Fuß, hab ich gesagt. Fuß. Wo ist Fuß? Hier ist Fuß. Komm her, Rex, komm. Was hast du da gemacht? Gibt's doch nicht. Entschuldigung, Dame. Nein, es tut nichts. Ist Rüde. Komm mal hier jetzt. So. Strafe muss sein. So. Hab ich gegeben. Kommst du wohl hier hin? Rex, komm her jetzt! Rex! Da, Dobermann. Ob er Koks hat oder Shit, irgendwas hat der noch mit. Rex, geh an den Koffer ran und der Drogenhund schlägt an. Geh mal zum Tierheim, hol mir neun. Ja, der kleine Klassenkäse. Geh mal sofort nach Hundeköter. Aus der nächsten Pavianpöter. Ich gehe morgen sofort nach Hundekrause. Schönes Lied, ne? So machen wir das. Das ist gut. Pavian Krause, da gibt's Affen. Familie bezieht seit Jahren die staatliche Grundsicherung. Die geplante Erhöhung des Regelsatzes für Erwachsene um 5 Euro lässt bei den Schades keine Freude aufkommen. Diese 5 Euro bringen gar nichts, weil die Kinder kosten im Grunde genommen mehr als das Geld, was es vom Staat gibt. Wenn ich meinen Kindern etwas bieten möchte, dann muss ich sparen. Sparen an allen Ecken, an allen Enden. Es ist egal, wo, nur um meinen Kindern irgendeinen Wunsch zu erfüllen. Knapp 900 Euro stehen der Familie pro Monat zur Verfügung. Jacqueline Schade kann aufgrund gesundheitlicher Probleme zurzeit nicht arbeiten. Einmal pro Monat fährt sie zum Einkaufen nach Polen. Dort sind die Lebensmittel billiger. Für die zusätzlich zum Hartz-IV-Satz geplanten Bildungsleistungen für Kinder will die Bundesregierung Gutscheine statt Bargeld austeilen. Bei Jacqueline Schade stößt auch das auf Unverständnis. Man muss bitten, man muss betteln. Darauf haben wir aber alle keine Lust, weil wir sind doch selbstständig denkende Menschen, wir wollen selber entscheiden. Aber diese Entscheidung wird uns vom Staat einfach weggenommen. Weil die da oben, ich weiß nicht, die würden es doch auch bestimmt nicht gut finden, wenn man sagen würde zu denen, also pass auf, du kriegst diesen Monat 10.000 Euro im Monat, also ich teile dir das Geld jetzt ein. Du nimmst jetzt das für die Miete, das für den Strom, das für die Klamotten, so, und sieh zu. Tochter Michelle sucht seit 2 Jahren vergeblich nach einem Ausbildungsplatz. Die 19-Jährige würde gerne aus den beengten Verhältnissen zu Hause ausziehen, doch sie findet keine Wohnung, die sie sich leisten kann. Ohne Ausbildung bringt man es nicht weit, sage ich mal. Ich habe keine Wohnung, wünsche mir natürlich eine Wohnung, wünsche mir vor allen Dingen eine gute Ausbildung. Und danach hoffe ich, dass es besser wird, aber rein momentan sehe ich da nicht so wirklich eine gute Zukunft vor mir. Jacqueline Schades großer Traum ist eine Reise nach Ägypten, doch dafür reicht das Geld nicht. Die 48-Jährige hat trotzdem einen Weg gefunden, dem tristen Alltag zu entfliehen. Ausgleich ist das. Ausgleich ist das. Oder das. Malen nach Zahlen. Und dann gehe ich ins Internet, gehe zu eBay und dann gucke ich nach, ob ich es billig bekomme, ob sie neue Motive haben. Ich suche ja nur Ägypten-Motive. Und wenn ich die dann habe, dann setze ich mich hin und dann ist das für mich Entspannung pur. Möglichst schnell gesund werden und dann zurück in die Arbeitswelt finden. Das hat sich Jacqueline Schade fest vorgenommen. Und vielleicht klappt es dann ja irgendwann noch mit dem Traumurlaub. Das war eine Sozialreportage über eine Familie, die Familie Schade aus Berlin-Reinickendorf, die seit Jahren von Hartz IV lebt und diesen Hohn über sich ergehen lassen musste, dass die Bundesregierung den Ärmsten der Armen, die leider keinen Job finden oder krank sind, als sogenanntes Klingelbeutelgeld mal ebenso 5 Euro mehr hinwerfen. In einem Deutschland, in dem Topmanager sich die Millionen nur so verbraten gegenseitig und in die Taschen stopfen, werden die kleinen Leute mit 5 Euro im Monat mehr abgespeist. Dreh! Zum Abschied und zum Abschluss des heutigen Niemandslandes möchte ich euch das Lied von der neuen CD von Frau Christiane Rösinger vorstellen. Jawohl, das ist die Bandvorfrau und die Bandsängerin der Britta, der Rockgruppe Britta. Und diese Lieder sind wirklich fantastisch. Das Lied, das ich euch zum Abschluss vorspiele, ist ein Lied über Berlin. Berlin von ihrem Album Songs of L and Hate. Ich sage tschüss, adeo, adios, bis nächste Woche. Ich hoffe, dann wird Werner wieder dabei sein. Bis nächste Woche Samstag. Yo, agur, ein wunderschönes Wochenende. Haltet die Ohren steif. Niemandsland verabschiedet sich. Yo. Versäuft, wenn die Hunde wachen, ihre Haufen machen, ja, dann sind wir wieder in Berlin. Wenn die Fahrradfahrer uns vom Bordstein fegen, die Verrückten in der U-Bahn wieder laut mit sich selber reden, wenn die Stresser klicken, dann ihr Zeug verticken, ja, dann sind wir wieder in Berlin. Wenn die Autofahrer kurz am Amok streifen und die Hostelhorden durch die Straßen geifern, wenn die Gullis stinken und die Pärchen winken, ja, dann sind wir wieder in Berlin. Wenn die Freiberufler die Cafés besetzen und die Laptop-Poser sich aufs Neue vernetzen mit den Kreativen und den ganz Naiven, ja, dann sind wir sicher in Berlin. Wenn die Parkersflügler